Akt 2, Szene 3. Die Tür geht auf. Man hört die Stimme eines jungen Mädchens. Mama, Papa, seid ihr da? Ja, Pauline. Wir sind in Erichs Zimmer. Das Telefon klingelt im Flur. Pauline hebt ab. Hallo? Sehr laut? Nein, warte. Aber es ist zu spät. Pauline spricht schon. Hallo, hallo. Was? Hallo? Wer spricht denn da? Hallo, Erich? Was? Erich? Ich verstehe nichts. Verflixt. Sie legt auf. Herr Schneider und Kommissar Gandolf sind zu ihr gekommen. Also, wer war das? Erich? Erich? Ich weiß nicht. Da hat sich jemand verwählt. Ich habe nichts verstanden. Sie sieht Kommissar Gandolf. Ich habe Lärm gehört. Viel Lärm. Aber was ist denn los? Hast du Erichs Stimme wiedererkannt? Erichs Stimme? Ich weiß nicht. Herr Schneider dreht sich zu Kommissar Gandolf um. Machen Sie doch etwas. Wir müssen handeln. Die Lösegeldforderung und jetzt dieser Anruf. Aber was machen Sie denn da? Er ist sehr aufgeregt. Kommissar Gandolf scheint abwesend zu sein. Er nimmt eine Zeitung, die auf dem Tisch neben dem Telefon liegt, und blättert sie durch. Herr Schneider wird wütend. Was denn? Sie lesen Zeitung? Mein Sohn ist in Gefahr. Man hat ihn entführt. Er ist in Lebensgefahr und Sie lesen Zeitung? Machen Sie Ihre Arbeit und suchen Sie ihn. Kommissar Gandolf hebt den Kopf. Ihn suchen? Ich habe ihn ja vielleicht schon gefunden. Aber was sagen Sie denn da? Sind Sie verrückt? Nein. Sehen Sie, die Lösung könnte da sein. Kommissar Gandolf gibt ihm die Zeitung. Lesen Sie die Schlagzeilen. Herr und Frau Schneider lesen mit lauter Stimme die Schlagzeilen. Banküberfall auf die Deutsche Bank. Formel 1, letzte Trainingsrunden vor dem großen Preis auf dem Hockenheimring. Luciano Pavarotti heute Abend in der Alten Oper. Zugstreik heute Nachmittag. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Wir haben keine Zeit. Kommen Sie. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Kommissar Gandolf verlässt die Wohnung. Herr und Frau Schneider folgen ihm. Auch Pauline geht mit. Kann mir vielleicht jemand erklären, was hier los ist?